wie Regen fällt, Träne des Himmels, die von Schmerz erzählt. Ich seh den Himmel schwer, ich hör das Flüstern um mich her. Mir viel klar, so viel klar. Nur sein Blick, sanfter Schein, wärmt mein Herz, führt es heim. Nur sein Blick hat diese sanfte Glut durch sie verlässt. Lässt mich nie der Mut. Sicher und warm, ihm immer nah. Das, was ich träum, ist endlich da. Denn nur sein Blick allein gibt mir Mut, den Weg zu gehen. Mir dann Liebe oder Trost. Seine Augen leben.